Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Ertappt und Erwischt. Einfache Frage an euch, bei was seid ihr schon mal ertappt oder erwischt worden und wie habt ihr euch dabei gefühlt? War es vielleicht sehr peinlich, außerordentlich peinlich für euch oder war es vielleicht sogar schräg oder ausgesprochen witzig? Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, meine übliche Nummer, Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Ich bin gespannt auf Benjamin. Benjamin ist 18 Jahre alt. Hallo. Ja, hi Domian. Ja, ertappt, also, erwischt, wobei? Ich wurde ganz, ganz peinlich erwischt. Aha. Und zwar war das vor 2-3 Jahren, 15, wurde ich von meiner Mutter bei der Selbstbefriedigung erwischt. Oh, das ist wirklich das mit das Peinlichste überhaupt, ne? Ja, das war auch ziemlich scheiße. Wie kam es dazu? Also ich bin von der Klassenfahrt heimgekommen, das war mittags, und da hatte ich dann auch so das Bedürfnis danach. Mhm. Und habe auch nicht so daran gedacht, die Tür abzuschließen oder so. Und dann kam meine Mutter plötzlich rein mit der Wäsche. Also es war in deinem Zimmer? Ja, also in unserem Zimmer. Damals hatten wir noch ein Kinderzimmer, da mehrere drin gewohnt. Ja, aber du warst alleine im Zimmer? Ja, ich war alleine. Und hast du dich ganz ausgezogen oder nur die Hose aufgehabt? Nein, ich saß auf dem Stuhl am Schreibtisch. Mhm. Und dann warst du mitten dabei? Ja. Und dann ging die Tür auf? Dann ging die Tür auf. Benjamin, gehst du näher ans Telefon, bitte? Ja. Wir hören dich nicht richtig gut. Ja, und dann? Ging die Tür auf. Ja, und dann? Ja, also meine Mutter, die hat das erstmal überhaupt nicht registriert. Die hat da schön brav ihre Wäsche eingeräumt. Nur da ich mir da eine Zeitschrift dann davor gehalten habe, dann hat sie mich schon gefragt, ob ich mich selbst befriedige. Das hat sie gefragt? Benjamin, befriedigst du dich eigentlich selbst im Moment? So? Nee, sie hat, wenn soll ich so ehrlich sein, sie hat gefragt, wie wickst du dir ein? Eine Mutter, die das grobe Wort schätzt. Ja. Ja. Ja, und dann sagte ich, ja, wirst du so sein. Sie ging dann auch raus und dann war erstmal die nächste Stunde Tabu. Also für dich? Für beide. Für beide. Das also heißt Tabu, ihr habt gar nicht miteinander geredet? Nein, überhaupt nicht. Wie weit warst du denn schon, als sie hier reinkam? Nein, so weit war ich noch nicht. Du warst noch nicht so weit, oder? Stell dir mal vor, sie wäre in den absolut entscheidenden Moment gekommen. Ja, das wäre ja noch peinlich. Das wäre der Weltuntergang gewesen für Benjamin. Ja, das war sowieso schon. Das glaube ich, das ist sehr peinlich. Das ist mir nie passiert. Das habe ich früher immer so geschickt lanciert, dass ich hatte auch Glück, ganz einfach. Weil ich mir immer gedacht habe, wenn das mal geschieht, versinke ich im Erdboden vor Scham. Ja, das war bei mir genauso. Also, ich gehe davon aus, dass dir das Ganze eine Lehre war. Ja, klar. Also jetzt habe ich ein eigenes Zimmer mit Schlüssel. Das heißt, immer wenn es jetzt losgehen soll, schließt er ab? Ja, auf jeden Fall. Hat deine Mutter je irgendwas darüber nochmal gesagt? Nee, also eine Stunde später sagte ich, ja, gibt's Essen. Da war ganz Ruhe am Essenstisch. Und nee, das Thema haben wir überhaupt nicht mehr angesprochen. Das ist jetzt irgendwie vom Tisch auch? Ja. Das Ganze? Ich hoffe, also nach 3 Jahren. Ja, natürlich. Die Mutter denkt da gar nicht mehr. Das ist ja wahrscheinlich, das war für sie natürlich auch peinlich. Ne? Mhm. Ja. Also, Benjamin wurde erwischt, ertappt beim Onanieren von der Mutti. Ja. Im Kinderzimmer. Klassisch. Danke für deinen Anruf. Nichts zu sagen. Tschüss, Benny. Tschüss. Holger, 31 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Ertappt und erwischt. Ja. Wobei? Ja, das war so. Ich wollte mit meiner Freundin, die jetzt auch hier, mal an einer anderen Stelle Sex machen haben. Und da sind wir dann mit dem Auto in den Wald gefahren. Ja. Und wollten dann mal so richtig loslegen. So mittendrin hat es dann plötzlich ans Fenster geklopft. Ja. Und es weiß der Kuckuck, wer das war. Also es war dunkle Nacht? Es war dunkle Nacht, ja. Mhm. Ihr wart mitten, wirklich tief irgendwie im Wald? Ja, so tief auch nicht, nee. Also, aber zumindest im Wald. Im Wald war auf jeden Fall. Ja, hattet ihr in dem Auto Licht? Nein. Nein. Nein. Zum Glück. Also es klopfte dann irgendwann? Es klopfte dann, ja. Und dann? Und dann ist bei uns erstmal im Auto der Stress ausgebrochen. Denn es ist ja schon ziemlich ungewöhnlich, dass eine nachts da im Wald rumläuft. Wo klopfte es denn? Vorne? An die, ja, das ist mir klar. An die Windschutzscheibe oder hinten an der Seite? An der Seite, vorne an der Seite hat es geklopft. Und es konnte halt auch keiner reingucken. Also, denn die Scheiben war schon ziemlich beschlagen. Ja. Das heißt, und es hat euch schon Spaß gemacht im Wald? Es hat, ja gut, bis dahin hat es Spaß gemacht. Bis dahin? Was passierte dann? Dann ging erstmal nichts mehr. Das kann ich mir gut vorstellen. Dann ist also alles zusammengefallen und dann ging gar nichts mehr. Ja. Warst du denn zumindest dann manns genug noch, die Tür aufzumachen und zu gucken, wer da ist und wer klopft? Nein. Da haben wir uns dann ganz schnell aus dem Staub gemacht. So gut es ging, sind wir aus dem Wald rausgefahren, haben sie da erstmal wieder angezogen. Und dann haben wir uns aus dem Staub gemacht. Denn das ist ja fast schon ein bisschen gruselig, ne? Ja. Ihr habt wirklich keine Gestalt, gar nichts gesehen, keine Schemen irgendwo, gar nichts. Doch, so die Umrisse hat man gesehen. Also, es war ein Mensch. Meinst du, dass der, also ein bisschen kann man ja vielleicht doch sehen, auch wenn es beschlagen ist, dass der euch eine Weile da, dass das ein Spanner war? Dass das der, könnte ich mir gut vorstellen. Aber als Spanner klopfe ich dann nicht an die Scheibe. Ja, vor allem komme ich auch ja nachts seltener in den Wald. Naja, gut, war es Sommer? Nein, das war jetzt vor 2 Wochen. Ach so. Das war ein schräger Nachtwanderer vielleicht, Nachtwaldwanderer. Ja, oder irgend so ein Jäger oder irgend so. Ja, aber seltsam ist trotzdem, dass er geklopft hat. Ne? Ja, finde ich auch. So, das heißt für euch beide jetzt, im Wald findet das nicht mehr statt demnächst? Nein, das schauen wir mal. Seid ihr denn generell so drauf, dass ihr gerne an ungewöhnlichen Orten euren Sex lebt? Ja, an jedem. Was war denn noch so ein Ort, wo du sagst, da hat es mir besonders viel Spaß gemacht? Noch so ein Ort war im Aufzug. Aha. Was, in was für ein Haus war das? In einem Büro oder in einem Privathaus? Im Hotel. Im Hotel? Im Hotel. Erzähl mal. Da haben wir dann den Aufzug einfach angehalten. Und dann haben wir uns da halt miteinander hergefallen. Wie, ihr habt auf die Notstopptaste gedrückt? Ja. Der blieb also hängen, der Aufzug? Der blieb dann stehen, ja. Ein Horror für mich. Ich könnte alles andere dann als Sex. Naja, es kommt auch an mit wem. Ja, das war sehr interessant. Also, war mal ein Erlebnis. Ja, mit dem einen oder anderen würde ich auch schon bei mir jetzt gerne stecken bleiben im Aufzug. Aber da... wie lange dauerte das dann? Na, so eine Viertelstunde. Also, es war sozusagen quickie. Ja, aber ihr seid beide dann zur Sache gekommen und zum Ende auch. Ja. Holger, dabei seid ihr nicht ertappt und erwischt worden. Nein. Hinterher, wie habt ihr das denn begründet, dass der hängen geblieben ist? Die haben das doch wahrscheinlich mitbekommen, die Leute, dass ihr draufgedrückt habt, ne? Nein, das haben sie nicht mitgekriegt. Die dachten, der Aufzug wäre einfach so. Der wäre einfach nur so stehen geblieben. Ja. Dann haben wir dann einfach da dieses Telefon benutzt und dann haben sie uns da wieder runtergeholt. Ich danke dir für deinen Anruf. Domian, was mich nochmal interessiert, ja. Das Geweih, das bei dir hinten in der Ecke hängt, ja. Was das für eine Bedeutung hat. Das ist einfach ein Spaß. Ach so. Eine sehr nette Zuschauerin hat mir das geschickt und geschenkt. Ach. Es ist ein sehr altes Geweih. Der Opa hat es geschossen vor 50 Jahren oder weiß ich was, sehr lange. Und da ich generell auf Geweihe stehe, habe ich gedacht, bekommt es einen Ehrenplatz. Und das hängt jetzt immer hier in der Sendung. Ist das ein schönen Gruß an die Ellen. An die Ellen? Ja. Wer immer auch Ellen sein mag. Ihr Lieben, macht's gut. Tschüss. Tschüss zusammen. Eine Stimme aus dem Hintergrund, eine Frau. Ertappt und erwischt, heißt unser Thema heute Nacht. Und jetzt wird uns die 78-jährige Daisy darüber erzählen. Ja, mein lieber Domian. Daisy, guten Tag. Guten Tag, Domian. Ja, guten Abend, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich endlich mal dich erwischt habe. Meine Liebe, du musst aber bitte deinen Fernseher oder dein Radio ganz, ganz leise schalten und drehen. Sonst haben wir gleich eine Rückkopplung. Und das ist dann nicht gut für unser Gespräch. Naja, geht das so? Nee, du hast es immer noch nicht ganz runtergedreht. Ich höre das. Geh doch mal dahin und dreh oder nimm die Fernbedienung und knips das runter. So. Nee. Ja, so geht's wohl. Na, ich glaube immer noch nicht. Wir versuchen das mal. Ich mach noch ein bisschen. Ja, mach mal noch ein bisschen. So? Ja, ich glaube, wir kriegen das nicht hin. Wir fangen mal an zu erzählen. Daisy, sprich, erzähl uns, wie und wo du ertappt oder erwischt worden bist. Ich in einer schönen dunklen Ecke. In einer schönen dunklen Ecke. Im Wagen war ich unterwegs, habe meinen Freund getroffen und... Wie lange ist das her, Daisy? Na, das ist schon etliche Jährchen her. Da war ich noch jünger. Wie viel jünger denn? Na, 20 Jahre jünger. 20 Jahre, Und habe ich meinen Freund getroffen und dann haben wir im Wagen so schön den Wagen schaukeln lassen. Ne? Auch sowas? auch gar im Wald, so wie wir es gerade sehen? Nein, am Parkeingang. Am so war schön, schön dunkel. Ja. Und dann mit einmal kloppt jemand an die Scheibe. Auch? Es wimmelt nur so von Scheibenklopper. Kommen Sie mal raus hier. Polizei. Was machen Sie denn hier? Da können Sie uns nicht mal in Ruhe lassen. Naja, haben Sie erstmal geguckt und gefragt und Personal hinaufgeschrieben. Haben die denn mitbekommen, was ihr da macht? Na sicher, haben sie doch gesehen. Haben sie gesehen. Der blanke Morse hat aufs Fenster geguckt. Ja. Aber war nicht so schlimm. Und dann sind sie wieder losgegangen. Und wir sind dann losgefahren nach Hause. Ach so, das war's dann. Das war's dann. Ihr habt dann aber nicht weitergemacht in dem Auto. Nee, wir sind woanders hingefahren. Aber ihr seid dann im Freien schon auch geblieben, also im Auto. Na ja, im klar. Auto stehend im Freien. Wart ihr denn, hattet ihr euch richtig ausgezogen in dem Auto? Nee, nicht ganz so. Nur die wichtigsten Stellen waren frei. Die wichtigsten Sachen, die man ausziehen muss. Aber das waren dann ja noch nette Polizisten. Ja. Das hätte jetzt das auch waren die Streifenpolizisten, die dann abends so mal rumgehen und durch den Park laufen. Ja. Und ein Pärchen begucken. Es hätte ja vielleicht auch ein dickes Knöllchen hageln können. Ne? Ach nee, haben sie nicht gemacht. Nee. Unsere Polizei ist im Prinzip halt nett. Naja, damals war das noch nicht so schlimm. Ja. Da brauchtest du auch keine Angst haben, dass sie dich überfallen. Ja, das ist heute leider ein bisschen anders alles. Liebe Daisy, ich danke für deinen Anruf und dass du uns die Geschichte erzählt hast. Was denn? Du bist ja auch ein Schütze. Bin ich. Mhm. Und ich wollte gerne dir zum Geburtstag eine Karte schreiben. Das ist aber ein netter Zug von dir. Mein Geburtstag ist am Samstag. Jetzt kommt und wann hast du? Ich habe am 21. Dezember Geburtstag. Ach, Dezember. Ja. Dann bist du ja kein Schütze. Doch, das ist der letzte Schütze. Der letzte Tag. Ja, der allerletzte. Mhm. Ja. Also ich freue mich auf die Karte von dir, Daisy. Mach ich. Alles Gute, danke für deinen Anruf. Tschüss. Ja, weißt du, warum das nicht leiser geht? Na. Ich habe mir gestern ein neues Fernsehen gekauft, da weiß ich noch nicht so Bescheid. Kann ich verstehen, das wird immer komplizierter. Je moderner die Geräte, desto komplizierter. Ja. Tschüss. Ich schreib dir. Mach das, tschüss, Daisy. Ja, tschüss. Jetzt ist Sarah dran und Sarah ist 17. Ja, hallo. Sarah, dein Fernseher ist leise. Dein Radio. Genau. Sonst hat man immer so ein Echo im Hintergrund. Das hört ihr ja auch. Ja, das habe ich auch gehört, ja. Jetzt unterhalten wir beide uns. Richtig. Darüber, dass du irgendwann mal erwischt worden bist. Richtig. Erzähl. Und zwar bin ich mit drei Freunden von mir letztes Jahr im Winter irgendwann losgezogen und wir wollten einen Zigarettenautomaten klauen. Ja, das ist eigentlich nicht lustig. Ihr wolltet einen Zigarettenautomaten klauen? Ja, richtig. Es war eine dumme Idee, also es war so irgendwie wirklich so, die Idee kam halt spontan. In der Regel sind Zigarettenautomaten ja sehr groß und sehr stark befestigt an Betonmauern, ne? Nee, dieser war an einer Eisenstange befestigt. Na, erzähl mal weiter. Ja, wir sind dann, also das war meine Idee und die war wirklich nur aus Spaß und Freunde von mir fanden das halt irgendwie ganz toll und meinten dann so, ja komm, lass uns das mal versuchen. Drei Mädels wart ihr, ne? Nee, wir waren zu viert und das war das einzige Mädchen dabei. Ach so. Mhm. Und dann sind wir mit einer Schubkarre und Eisensägen und allem drum und dran losgezogen. Und es war sehr windig, dass man sich so schon schwer verständigen konnte, auch sehr kalt. Mhm. Und dann haben wir gedacht, die Häuser, die da rumliegen, also die Besitzer würden das nicht hören. Mhm. Ja, weil es war auch schon spät, also so um 1:30 oder so. Ja. Und dann haben wir angefangen zu sägen, also mit zwei einer, von uns. Mit einer Eisensäge. Ja, genau. Das Ding stand auf so einem Gestell, so ein Eisengestell, oder wie kann ich mir das vorstellen? Das war an so einer Eisenstange befestigt, naja, die war von innen hohl. Ja, und auf jeden Fall haben sie auch ziemlich lange dafür gebraucht, für die Hälfte der Eisenstange bestimmt 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so. Und irgendwann hat uns dann irgendwer erwischt. Und zwar war das ein Anwohner da. Ja. Er hat uns dann gerufen. Wir haben uns umgedreht, haben nur noch gedacht, oh Scheiße. Ja. Und sind halt in eine Richtung losgegangen. Die Flucht ergriffen. Ja, also wir sind ganz langsam gegangen. So. Ach so. Nach dem Motto, wir tun nichts und cool. So. Ja, genau. Ihr habt euer Werkzeug auch mitgenommen? Nee, das haben wir nämlich liegen lassen. Also. Und dann haben wir gedacht, so jetzt ist er, hat er sich wieder ins Bett gelegt und beruhigt und jetzt gehen wir wieder zurück, weil wir waren sowieso in der falschen Richtung. Das darf doch nicht wahr sein. Und dann sind wir wieder zurückgegangen, wollten nur noch den Rucksack mitnehmen, stand er da mit einem Backstein in der Hand bewaffnet und ist auf uns losgegangen. Okay. Ein sehr identifizierter Nachbar, identifiziert mit dem Zigarettenautomaten. Bitte nochmal. ich sag, der Nachbar hat sich sehr für diesen Zigarettenautomaten eingesetzt. Ja, so kann man sagen. Ja, also richtig verteidigt. Ja, ich glaube genau. Selber so Kettenraucher oder ja, so. Ja. Naja, dann ist er halt auf einen von uns losgegangen und er ist dann halt wieder in die Richtung, wo wir herkamen, wieder zurückgelaufen. Mhm. Und wir sind, er ist dann wieder drinnen irgendwie im Haus verschwunden, wir sind weiter geradeaus gegangen und auf einmal kam ein Auto aus der Ausfahrt rausgeschossen mhm. und unserem Freund hinterher, der alleine war. Der den hat er aber anscheinend nicht gefunden, kam wirklich eine halbe Minute später oder so wieder in unsere Richtung und hat uns dann verfolgt und auch erwischt. Mhm, und dann? Dann hat er einen von uns mitgenommen. Mhm. Der hatte meine Jacke an, da drin war mein Personalausweis. Habt ihr euch ja nicht gewehrt? Oder hat der sich nicht gewehrt? Das war so ein Schrank, das war echt grausam. Mhm. Also der hat mich erwischt und der Freund von mir hat sich quasi eintauschen lassen. Er hat dann einen geschnappt, der hatte deine Jacke an mit deinem Personalausweis und dann? Dann hat er den mit rein. Also er meinte auf jeden Fall, ist mir egal, wenn die anderen abhauen, einen möchte ich mitnehmen. Mhm. Das geht jetzt direkt zur Polizei. Mhm. Dann ist auch die Polizei gekommen. Und haben den halt mit aufs Revier genommen. Mhm. Ja, und dann haben sie halt verhört und die Jacke durchsuchen, meinen Personalausweis gefunden. Somit war dein Name auch im Spiel? Richtig. Was ist, ihr seid richtig klassisch wirklich ertappt und erwischt worden. Was ist denn jetzt draus geworden? Seid ihr bestraft worden? Also die Gerichtsverhandlung ist noch bald. Wir haben jetzt mit der Jugendgerichtshilfe gesprochen. Jetzt habt ihr aber richtig Stress an der Backe, ne? Ja, das war auch, also ich fand's auch nicht so toll. Ich habe schon allein von meinem Vater Riesenstandpauke zu gekriegt und es tut mir auch sehr leid im Endeffekt. Also was hat euch denn da von Teufel geritten? Dich jetzt, wenn du das im Nachhinein so bedenkst? Ja, also ich hatte zwar die Idee, aber richtig Lust dazu hatte ich selber nicht. Also es war einfach so, dass die drei unbedingt gehen wollten. Wir hatten noch eine Flasche Sekt, die wollten wir da noch trinken. Also und ihr dann seid, bin ich auch mitgegangen. Ihr seid keine Jugendlichen, die irgendwelche Brüche ständig machen. Das war eine einmalige, verrückte Idee. Was hattet ihr denn überhaupt vor, mit diesem Zigarettenautomaten zu machen? Wir wollten eigentlich nur eine Zigarette haben, jeder. Also mehr nicht und wir hatten kein Geld. Aber wenn ihr ihn abgesägt hättet, hättet ihr ja... eine Schubkarre. Ja, und dann? Und dann nach Hause sozusagen. Aber dann hättet ihr ihn ja noch knacken müssen, um da ranzukommen. Ja, das hätten wir wohl in aller Ruhe machen können. Das hätte wir in aller Ruhe machen können. Dann wäre der Zigarettenautomat. Also klingt wirklich wie ein etwas übler Jugendstreich. Ja, genau. Dieser Streich... hätten vielleicht ganz viele Leute von uns gemacht, wollen wir mal ehrlich sein. Ja. In der Hoffnung, dass ihr da relativ sanft behandelt werdet und die Strafe vielleicht nicht gar so hoch wird, entlasse ich dich jetzt mal. Wann ist die Verhandlung? Am 15. Dezember. Am 15. Dezember, kurz vor Weihnachten. Richtig, es war auch kurz nach Silvester, am 2. Januar. So lange zieht sich sowas hin, ne? Ja, das ist Wahnsinn. Also, eine kleine Strafe muss sein, aber ich wünsche euch... da doch viel Glück, dass er da gut rauskommt. Ja, danke. Tschüss, Sarah. Okay, tschüss. 18 Jahre ist er. Und er heißt Dennis. Hallo. Ja, es ist ein Er. Ich dachte gerade schon. Ja, genau. Ich hatte gerade seinem Kollegen ein Thema erzählt, aber jetzt ist mir gerade am Telefon, wo ich aber nicht mit ihm geredet habe, noch ein viel besseres Thema eingefallen, was mir auch passiert ist. Kann ich dir das vielleicht dann erzählen? Du sollst uns die Geschichte erzählen, die am beeindruckendsten ist zum Thema erwischt und ertappt, ja. Und zwar am Halloween haben wir auf dem Friedhof, wollten wir eine Party feiern. Mhm. Weil am Halloween ist ja schon mal zu verurteilen. Ja, ich weiß. Mhm. Aber erzähl weiter. Auch wenn hier schlechte Kritik von dir kommt, kann ich ertragen. Du musst es erzählen jetzt. Ja, und zwar waren wir dann 15 Mann auf dem Friedhof und haben uns halt dann ein paar Bier mitgenommen. Wie seid ihr auf den Friedhof gekommen? In der Regel sind Friedhöfe zu der Zeit ja abgeschlossen. Der war nicht abgeschlossen, der war offen. Und ja, frag mich nicht warum, auf jeden Fall ist nicht das erste Mal gewesen. Nur diesmal waren ziemlich viele Leute mit Bier und dann haben sie halt auch die Kerzen von den Gräbern genommen und haben ein bisschen so gefeiert, ein bisschen uns erhalten. Ja, und dann so nach einer halben Stunde haben wir auf einmal Scheinwerfer gesehen am Eingang des Friedhofs. Mhm. Ja, und dann haben wir uns erstmal nichts bei gedacht, ne? Mhm. Und dann hat es nochmal so ungefähr 10 Minuten gedauert, da kamen von allen Seiten Taschenlampen. Wirklich, in jeder Ecke aus dem Friedhof kamen Taschenlampen. Mhm. Wir saßen da, ein paar so gespaltene Gruppen, so 15 da, so 5 da, so. Mhm. Waren also richtig viele. Mhm. Und auf einmal sehe ich nur, wie mein erster Freund wegrennt, der zweite, dann verschwinde links und rechts und ich stehe dann da mit einem guten Freund von mir und wir gucken uns an, gucken die Taschenlampen an, die aus allen Richtungen kommen und er meinte nur zu mir, los, lauf, fang an zu laufen. Dann bin ich losgerannt in irgendeine Richtung, weil ich kannte den Friedhof auch nicht so gut, vor allem im Dunkeln weiß man eh nicht, wo man hinrennt. Und immer nur geradeaus, geradeaus, geradeaus. Und dann stand ich auf einmal vor irgendeiner Wand und ja, habe ich gemerkt, dass die Leute hinten mit den Taschenlampen hinterhergerannt sind. Mhm. Im Nachhinein stellte sich dann heraus, dass das 10 Polizisten waren, mhm, die mit 3 Streifenwagen angekommen sind. Ja, wenn ihr dann mit 20 Leuten Radau macht am Friedhof, ja, wundert es einen nicht. Ne? Ja, ich hatte ja auch nichts Böses vor. Mhm. Nur was sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, also ich lasse mich erst mal weitererzählen. Mhm. Dann war vor uns so eine 2 Meter hohe Wand, also nicht ach, viel höher, 3 Meter, und da war halt Schluss, aus, Ende. Mhm. Und hinter uns kamen die Polizisten. Mhm. Und dann, ich habe auch schon so ein bisschen so die Panik gekriegt gehabt und bin dann mit Anlauf einfach voll krache die Wand hoch, mit meinem Freund zusammen, habe mir dabei meine Hose aufgerissen, kam auf der anderen Seite runter, war dann auf irgendeinem Schrottplatz, frag mich nicht, wo ich war, ich habe es selber nicht gewusst, bin weitergerannt und dann kam ich an so ein mit NATO-Draht, so ein vergitterter, ja, so eine Tor. Da haben wir uns dann durchgezwängt und waren dann halt wieder auf der offenen Straße und sind dann mit dem nächsten Bus gleich weggefahren. Mhm. Und da haben wir noch einen anderen Freund getroffen, der hatte sich die ganze Zeit im Gebüsch versteckt und die Polizisten sind an ihm vorbeigegangen. Mhm. Und dann meinte der halt, ja, die anderen haben sie alle erwischt, das hat er mitgekriegt. Und dann im Nachhinein hat sich halt herausgestellt, dass einer von den ganzen Leuten, da waren auch ein paar, weil ich halt nicht so gut kannte, dass einer von denen einen Jesus abgebrochen hatte an so einem Kreuz. Und dass die Polizisten halt das gesehen hätten und sonst hätten sie die alle gehen lassen und meinten, mach das nicht nochmal. Und jetzt haben die halt alle eine Anzeige gekriegt und ich habe aber gerade Glück gehabt mit meinem Freund und derjenige, der da sich versteckt hat, wir drei sind die Einzigen, die keine Anzeige gekriegt haben. Die anderen haben euch nicht verpfiffen, das war dabei. Die haben uns nicht verpfiffen, das fand ich ganz nett von denen. Und dann haben wir halt nochmal Glück gehabt, dass wir da rausgekommen sind. Ja, was hat euch denn auf den Friedhof getrieben? Man hätte ja auch in eine Parkanlage gehen können. Ja, weil es halt Halloween war. Ist natürlich eine blöde Frage. Ja. Ist mir schon klar, dass das natürlich ein großer Thrill ist, auf den Friedhof zu gehen. Genau, und wir hatten ja auch keine böse Absicht. Also ihr wolltet da keine Gräber schänden oder irgendwas machen? Nee, obwohl, natürlich, wenn da 15 oder 20 Leute, die irgendwann besoffen sind, passiert natürlich das eine oder andere schon, gewollt oder ungewollt, ne? Dass da irgendein Grab zertreten wird oder eine Blume umgekippt wird. Genau, das fand ich nämlich auch das Dumme daran, dass nämlich halt so ein paar Leute nicht wussten, wo die Grenzen waren, die waren auch schon ziemlich besoffen, sag ich mal. Und dann haben die halt so ein bisschen halt ein paar Gräber, sag ich mal, nicht gerade schön verlassen. Weißt du, einerseits kann ich das völlig nachvollziehen, was ihr da gemacht habt und kann auch diese Spannung gut verstehen. Andererseits denke ich mir natürlich immer, es ist natürlich nicht in Ordnung, das zu machen. Ja, klar. Und dann, wenn man das so ganz persönlich sieht, stell dir mal vor, ein Angehöriger von dir läge auf diesem Friedhof. Und das Grab, was vielleicht frisch ist, würde durch so eine Aktion kaputt getrampelt. Da wäre man, keine Absicht dann. Nein, ich sag dir nur, deswegen, im Prinzip ist das nicht in Ordnung, das zu machen. Ne? Aber ja, da bist du ja wahrscheinlich meiner Auffassung auch. Ja, ich wollte, ich, wie gesagt... Du bist erwischt worden und nochmal gut... Ich habe nochmal Glück gehabt, dass ich halt nicht aufgehalten wurde. Also das nächste Halloween-Fest feiert mal woanders. Na gut. Dennis, ja, mach's gut. Okay. Tschüss. Und noch, noch ein kleiner Tipp. Derjenige, der letztes Mal angerufen hat und meinte mit den Kopfhörern und dem Fernsehen, dass man das doch so machen sollte. Kannst du dich daran erinnern? Ja, das war ein echt guter Tipp. Den kann ich nur weiterempfehlen. Also du hörst uns über Radio 1 live und siehst uns im WDR-Fernsehen. Genau, und hab Kopfhörer dabei. Und hast den perfekten Sound wahrscheinlich. Genau. Ne? Domian so in Stereo, Hi-Fi rundherum. Ja, genau. Tschüss, Dennis. Ja, tschüss. Tschüss. Iris. Ja, hallo. 36. Ja, Iris. Hallo, grüß dich, Domian. Ja. Ja, zu meiner Geschichte. Das war ganz einfach so. Ich hatte eine feste Beziehung. Wir hatten uns zerstritten. Und ich habe jemanden mit nach Hause genommen. War also an dem Abend weg. Da kam es dann auch dazu, dass wir miteinander geschlafen haben. Das Problem war, ich hatte, also den Kondom hatten wir in eine leere Zigarettenpackung. Und... ja, irgendwo hatten wir vergessen, diese Zigarettenpackung wegzutun, ja. Und mein Freund kam dann am nächsten Abend. Moment. Das gebrauchte Kondom. Ja. Habt ihr in eine leere Zigarettenpackung gestopft? Ja. Ja, jetzt verstehe ich das. Und diese Zigarettenpackung lag irgendwo bei euch im Raum. Die lag im Schlafzimmer, um genau zu sein. Und mein Freund kam so, also am nächsten Abend vorbei. Und ging ins Schlafzimmer, um, ja, ich nehme mal Zigaretten zu suchen, ich weiß das nicht mehr so genau. Und da kam das natürlich zutage, ne? Mein Gott, wie peinlich. Ja. Er hat die Zigarettenschachtel aufgemacht und das Ding rausgezogen. Ja, und fragte mich, was ist das? Daraufhin antwortete Iris. Das ist ein gebrauchtes Kondom. Ist das denn, ich muss jetzt mal ganz naiv fragen, wenn das einen Tag da liegt, ist da noch Flüssigkeit drin oder was getrocknet? Ja, es war ja noch Flüssigkeit drin. Ja, ja, da ist also noch einiges da gewesen. Und ja, wie gesagt, wir haben uns dann darüber unterhalten. Hast du dir war alles sehr heftig, ja. Also du hast gleich zugegeben, oder hast dir irgendeine blöde Geschichte schnell versucht auszudenken? Nee, ich habe an sich gesagt. Okay, ich war es, hast du gesagt. Passiert. Ja. Und das kam eben aus einer Emotion raus. Mhm. Ich habe den Mann auch einmal gesehen, wie gesagt, und dann nie wieder. Mhm. Und gut, wir haben uns dann drüber unterhalten. Wir kannten uns noch nicht so lange. Mhm. Und da habe ich gesagt, gut, jetzt fange ich eben an, die Dinge ganz klar auf den Tisch zu legen. Ich bin jemand, der, ja, wie will ich sagen, öfters mal was Neues probiert, ja. Mhm. Auch wenn ich eine feste Partnerschaft habe. Was ist denn dann aus dieser Partnerschaft geworden? Gibt's die heute noch? Die ist noch vorhanden. Die ist noch vorhanden. Bist du denn, seit wann, wie viel Mal bist du seitdem Iris, Hand aufs Herz, unter uns Betschwestern, wieder mal fremdgegangen? Ja gut, das habe ich jetzt eigentlich nicht mehr nötig, das weil ist eigentlich nicht wir mehr konnten uns darüber einigen, ja, dass wir ab und an den Pärchen, also ins Swingerclub gehen. Ach so, also ganz, ihr geht offen fremd quasi. Ja. Ja, gut, das ist natürlich ein ganz ehrlicher Weg, denn da kann man auch gar nichts gegen anwenden. Ja, und wer piepst denn da so schön im Hintergrund bei dir? Bitte? Wer piepst denn da so im Hintergrund? Das ist ein Meerschweinchen. Ein Meerschweinchen. Ich hatte auch mal ein Meerschweinchen als Kind. Und dieses Meerschweinchen quietschte immer wie Jeck, wenn mein Vater Äpfel schälte. Und dann roch das Meerschweinchen, die Meersau, so nannte ich es immer, das roch dann diesen Apfelgeruch und war völlig im Quietschen. Warum quietscht das denn bei dir jetzt? Das ist, wenn es meine Stimme hört. Ach, das ist ja lustig. Und dann hört die Stimme jetzt auch noch im Fernsehen. Ja, na gut, der ist ja abgeschaltet. Ja, stimmt, das geht halt. Also, du bist erwischt worden, das war eine sehr, sehr kuriose Sache, aber es ist letztendlich gut gegangen, ja? Mhm. Danke für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss, Iris. Tschüss. Jetzt ist die Maria dran. Maria ist 48 Jahre alt. Ja, schönen guten Abend, Domian. Schönen guten Abend. Hallo, Jürgen. Hallo. Und zwar bin ich erwischt worden. Das Ganze ist schon 27 Jahre her. Aha. Und da Maria, gehst du auch näher ans Telefon? Ja, mhm. Und vor 27 Jahren war das ja noch so, man wurde mit 21 erst volljährig und es gab auch noch ein Kuppeleigesetz. Und mit 18 habe ich meinen Mann kennengelernt, naja, und da ich auch aus einem sehr ehrenwert, in Anführungsstrichen, Elternhaus komme, also meine Eltern wollten nicht, dass ich mit ihm zusammen bin, dann kam so ein bisschen Trotzphase, ja, wenn wir ein Kind haben, dann dürfen wir ja heiraten, ohne welches Kind geht ja nicht. Also haben wir das drauf angelegt und haben das also fast 3 Jahre lang geprobt, geübt, gemacht, getan, ohne alles. Maria wurde nicht schwanger. Mhm. Also, an meinem 21. Geburtstag haben wir uns dann verlobt. Mhm. Morgens, also ich habe also dann bei meinen zukünftigen oder späteren Schwiegereltern habe ich gewohnt und mein Mann hatte nur so ein kleines Kinderzimmer. Naja, wir also dann morgens früh um 10 auf dem Fußboden und wir lieben uns. Auf einmal, ich gucke irgendwie so hoch, steht meine Schwiegermutter in voller Größe in der Tür. In dem kleinen Kinderzimmer von deinem Freund damals. Ja, ganz genau. Ja, und wir haben hier namens noch geschämt und so. Ja, ich wollte jedenfalls nirgends mehr hin. Ich bin 2 Stunden da drin hocken geblieben. Ich wollte auch nicht runtergehen. Was hat die denn gesagt? Also an für sich hat sie sich selber wohl sehr erschrocken. Ihr habt nicht gehört, wie die Tür aufgegangen ist? Nein, überhaupt nicht. Also es war gerade in dem Moment, gerade Orgasmus-Time so ungefähr, in dem Moment. Ja. Und ich bin auch so ein bisschen sehr laut gewesen wohl. Ich jedenfalls, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe mich wahnsinnig geschämt. Also die hat nichts gesagt? Ich kann es also so bewusst, dass ich es mitgekriegt habe, nicht. Sie hat dann Kehrtwendung gemacht. Ich habe sie nur gesehen und für mich war in dem Moment also Stillstand. Das treibt mich bis heute noch. Also ich muss immer gucken, sind alle Türen zu, alle Fenster zu, hören es die Kinder oder hört es wer, ist jemand im Haus? Ja. Also das hat mich verfolgt. Aber springende Punkt ist der, nach 9 Monaten ist unsere Tochter geboren. Also das war der entscheidende... Das war dieser Eisprung, den ich durch den Schreck gekriegt habe. Ja, da war ich 21, ich brauche das im Grunde nicht mehr. Also ich schon Kinder, ist klar. Mhm. Aber ich konnte ja da heiraten, wir haben dann auch geheiratet. Ich meine, das ist natürlich eine schöne Geschichte, ne? Dass da das Kind entstanden ist. So sieht es aus. Mhm. Ja. Wie alt ist das Kind heute? 27. Weiß das Kind das? Ja, das weiß er. Ja, das habe ich schon öfter erzählt, wir haben schon öfter darüber gesprochen. Sehr schön, sehr schöne Geschichte. Kannst du denn heute offen, lebt deine Schwiegermutter noch? Nee, die ist jetzt seit 3 Jahren tot. Hast du denn noch mit ihr offen mal darüber reden können oder war es doch sehr peinlich bis zum Schluss? Wir haben das bis zum Schluss, nichts drüber. Mhm. Aber etwas resultiert daraus, 3-4 Wochen später kam ich von der Arbeit und dann auf einmal haben sie mich in den Arm und sagte, ich habe was Schönes. Mhm. Und dann ist er mit mir da hochgegangen, da hatte sie ein Zimmer von sich ausgeräumt, mhm. hat von ihren Schwiegereltern, was auf dem Dachboden war, so ein ganz altes Schlafzimmer, so breit noch mit so Holzknöpfen oben ja, drauf und ja. so runtergeholt, hatte das sauber, hatte dann mit der Matratzen bezogen, alles, hat gesagt, das geht doch nicht, dass ihr auf der Erde schlaft oder auf so einem kleinen Sofa da. Ja, aber das sehr war nett, ne? Ganz, und da waren wir auch noch nicht verheiratet, mhm. waren wir, wie ja. gesagt, verlobt an so einem kleinen Dorf, mhm. Das hieß also schon was. Und für mich, der das so ganz streng, also es durfte nie jemand zu uns nach Hause, also sowas gab es alles gar nicht. Also war es im Prinzip, Haus, das geht nicht. Im Prinzip eine sehr tolerante Schwiegermutter. Eine ne? ganz ja. tolerante. Noch dazu ist sie 2 Jahre vorher, hat man ihr die Brust weggenommen, einen Brustkrebs, mhm. sie hatte eine Narbe, innen vom inneren Ellbogen bis zur anderen Brust hin. Mhm. Und ich denke, da auf so einen Heuboden zu krabbeln und das alte mhm. Bett runterzuholen ja. und ja. zu schrubben, ja. die hat den ganzen Tag bestimmt damit gemacht. Alles alleine gemacht. Hat eine große Freude gemacht. Ja. Hat sie alles alleine gemacht. Und der Junge ist so entstanden. Das Mädchen. Ich hatte gerade gedacht, es wäre ein Eher. Ja. ja. Und deshalb, wir wissen es auch so genau, es kann auch nicht einen Tag später oder anders gezeugt sein, weil mein Mann zu der Zeit auf Montage war, 6 Wochen vorher, dann kam er, wir waren zusammen und dann an dem Sonntag und Montag ist er wieder weg. Das also ansonsten wieder. War also da nichts. Es war genau da. Hat immer alles seine guten Seiten. Ne? Ja. Danke, dass du uns angerufen hast, Maria. Okay. Tschüss. Gut, tschüss. 1.31 Uhr und 59 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 13 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian und unser Thema heute Nacht heißt Erwischt und Ertappt. Bei was seid ihr schon erwischt und ertappt worden? Wir haben gerade schon einige Beispiele gehört, vielleicht beim Sex, beim Clown, vielleicht auch bei einer Flucht, das ist dann weniger lustig, sondern auch halt eine ernste Komponente des Themas bei einer Flucht oder vielleicht seid ihr beim Schummeln während einer Prüfung erwischt worden und euer ganzes Leben hat dadurch, vielleicht bei einer Universitätsprüfung, euer ganzes Leben hat deshalb einen ganz anderen Verlauf genommen. Also erwischt und ertappt. Seid ihr schon mal erwischt und ertappt worden? Erzählt mir davon. Meine Telefonnummer 0180 5678 111 und wenn ihr mir faxen wollt, 0180 5678 110. Thomas ist dran und Thomas ist 28. Genau, Domian, hallo, freut mich, dich mal zu sprechen. Ja, ich bin auch begeistert, dich zu sprechen. Sehr lustig ist das, absolut. Also, ich erzähle dir mal meine Geschichte. Ja. Also, ich muss sagen, ich bin etwas mit Charme belegt, weil diese Geschichte ist wirklich sehr, sehr peinlich. Ja, ich fiebere jetzt schon. Das hat sich also 1997 zugetragen, da bin ich in Marokko im Urlaub gewesen mhm. und ich bin einige Male schon zuvor dort gewesen und habe also auch inländische Kontakte geknüpft und bin mit einem Freund zusammen, dessen Großmutter im Dorf besuchen gewesen. Mhm. Und die lebt in einem Dorf, also wirklich fernab jeder Zivilisation mhm. und dort gab es also keine Elektrizität mhm. und kein fließendes Wasser. Das spielt jetzt eine ganz wesentliche Rolle. Also ganz tief in Marokko, ne? Also fast in der Wüste. Ja, also... Nicht richtig Wüste. Ist ein bisschen übertrieben, mhm. so eine bergige Landschaft mhm. ist das. Aber die Sache ist jetzt eigentlich die, die lustige Sache ist jetzt eigentlich die und gleichzeitig auch makabere Sache, dass ich nachts aufgewacht bin. Mhm. Und zwar durch einen Sturzdurchfall oder einen sich anbahnenden Sturzdurchfall. Mhm. Und mir dann überhaupt nicht weiterzuhelfen, denn es gab keinen Lichtschalter, den ich drücken konnte. Es gab also auch kein fließendes Wasser, auf das ich jetzt irgendwie hoffen konnte, und wusste jetzt auch nicht, wie ich mich verhalten sollte. Und dann habe ich einen Freund von mir, der da also auch in diesem Raum schlief, ganz schnell geweckt und habe gesagt, ja, was kann ich jetzt machen? Und dann sagte der, geh zu dem Esel in den Stall. Dann bin ich zu dem Esel in den Stall und habe mich da so hingehockt. Das ist wirklich ein bisschen peinlich. Und ich fühlte mich also auch gänzlich unbeobachtet von dem Esel und von dem von der Dorfbevölkerung. Nur das war eben leider nicht der Fall. Am nächsten Tag bin ich also Gesprächsthema im gesamten Dorf gewesen, weil das hat also das gesamte Dorf mitbekommen. Wie, mitten in der Nacht? Ja, also die Leute sind schon sehr aufmerksam, gerade wenn Fremde so in der Umgebung sind, dann sind die schon sehr aufmerksam und beobachten ohnehin alles. Und das eigentlich Peinliche ist, dass da so auch wenig Möglichkeiten der also unserer Zivilisation da bestanden. Das heißt, ich bin dann da zu dem Brunnen gehüpft und hab mir dann Wasser hochgezogen aus 3 Metern Tiefe. Und also dieser Vorgang, der muss dann wohl beobachtet worden sein. Ja, du hast dir dann an dem Brunnen den Po gewaschen? Verlangst du mir das jetzt ab? Ja, bitte, das wollen wir jetzt wissen. Ja, ich fürchte, das war dann leider so. Und das ist natürlich klar, dass das ganze Dorf dann peinlich oder auch belustigt dich beobachtet hat. Ja, zumal also meine Eingangsgeschichte ganz kurz noch vorab, ich heiße also Thomas, wie gesagt, und auf dieser Berbersprache, die dort gesprochen wird, gibt es ein Wort, das heißt too must. Und das heißt Selbstbefriedigung. Und da hatte ich also schon alle 9 direkt bei der Begrüßung, denn als ich dann meinen Namen sagte, war die ganze Familie schon sehr verzückt. Also haben die das gar nicht richtig eingeordnet, was du da an dem Brunnen machst? Die haben vielleicht noch was ganz anderes gedacht, was du da tust. Nee, ich glaube, die haben das schon... Dass du dich deinem Namen gemäß verhältst, am Brunnen oder so. Ja, also das Erwischt ist eigentlich so ein bisschen subtil in der ganzen Geschichte, weil das nicht so ganz offen war und die Leute sind also auch so ein bisschen höflich distanziert gewesen. Ich habe das also nur so an den verschmitzten Reaktionen auch der Nachbarschaft mitbekommen. Also die Reaktionen waren schon verschmitzt und ein bisschen nett. Die waren nicht irgendwie böse, die Leute, oder? Ach, absolut überhaupt nicht. Nein, das ist ja mein Reiseland. Und wie viel Mal warst du denn bei dem Esel in der Nacht? Ein einziges Mal. Ja, er lag also auch ganz brav mit angewinkelten Beinchen, Bambi im Film. Und ich hatte, das war meine größte Sorge, ich hatte nur Angst, dass dieser Esel schreit. Denn dann wäre es direkt in diesem Moment noch herausgekommen. Aber in solchen Dörfern gibt es ja nur auch so Plumpsklos oder so. Wusstest du es nicht? Wo? Ja, in diesem Dorf gab es das nicht. Ja, wo gehen die Leute denn hin? Die gehen nach draußen. Einfach in die Büsche oder wie? Genau. Ach so. So ist das. Das muss man natürlich wissen, ne? Das fanden die wahrscheinlich schon ganz kurios, dass da jemand dann zum Esel geht und da seine Notdurft verrichtet. Ja, also ich glaube, das war noch ein extra Service für den dummen Touristen, weil die Landbevölkerung, die geht dann tatsächlich nach draußen und in die Büsche. Die werden gedacht haben, was für ein kurioser Vogel aus Deutschland. Der heißt ich glaube, also mir wurde später gesagt, dass ich also seit 7 Jahren der erste Ausländer in diesem Dorf wiederum gewesen wäre. Ja. Ich glaube, für die nächsten 7 Jahre haben die ihr Thema da. Was haben die für ein Bild von Deutschland jetzt? Ja, ich glaube, das konnte ich schon richtig gucken. Das war nur diese lustige Situation, aber das konnten die schon einordnen. Mein Lieber, ich danke dir, dass du uns das so offenherzig erzählt hast, wo du ja eigentlich ein bisschen verschämt bist, ne? Ja, also ich finde es ja selber ganz lustig, aber ich dachte mir, vorhin erwischt irgendwie, wo wurde ich denn mal wirklich richtig derbe erwischt? Und das war dann das eine meiner top-peinlichsten Geschichten, die mir bisher passiert sind. Danke für deinen Anruf. Ich danke dir. Tschüss, Thomas. Mach's gut, tschüss. Alles tschüss. Gute. Ja, danke. Elke, 32 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Ja, Elke. Was hast du uns zu erzählen? Ja, also das war eine ganz lustige Geschichte, auch ein bisschen peinlich, weil zu der Zeit war ich noch ziemlich jung, aber ziemlich so, dass ich also noch nicht mit solchen Sachen so zu tun hatte. Wir sind auf Ibiza im Urlaub gewesen und haben dann da in der Disco ein paar Leute kennengelernt. Das heißt also, ich war in diesem Urlaub alleine, hatte dann im Hotel ein Mädchen kennengelernt und mit der dann zusammen in der Disco ein paar Leute aufgegabelt, ziemlich viel getrunken und ziemlich viel Spaß gehabt. Und dann auf dem Weg zum Hotel am Strand lang haben die Jungs dann irgendwann gedacht, wir könnten ja mal nackt baden. Mhm. Ist ja eigentlich so weiter nichts Schlimmes dabei. Mhm. Erst habe ich mich so ein bisschen geziert und meine eine Freundin, die ich dann da kennengelernt hatte, ach komm, lass uns. Und naja gut, wir waren auch gut in Stimmung, also rein ins Wasser. Mhm. Und richtig Spaß gehabt und auch wohl ein bisschen mehr Krach gemacht als normal. Jedenfalls müssen wohl irgendwelche Leute die Polizei angerufen haben. Und ja, wir wurden dann aus dem Wasser geholt, mussten uns dann in einer Reihe aufstellen. Dann wurden die Personalien aufgenommen. Standet ihr nackt in einer Reihe? Ja, natürlich. So wie wir aus dem Wasser gekommen waren, standen wir da. Am Strand. Und wir hatten also auch keine Möglichkeit, uns anzuziehen. Wir hatten die Klamotten, die wir da am Strand abgelegt hatten, alle auf einen Haufen geschmissen. Ja. Und dann hat er angefangen, auf Spanisch da irgendwas zu erzählen. So ganz haben wir das auch nicht so mitgekriegt. Mhm. Und dann hieß es auf einmal, wir müssen also in den Wagen rein. Und dann wurden uns die Klamotten so zugeschmissen. Mhm. Und jeder hat sich irgendwas geschnappt. Und wir wurden dann, es waren zwei Polizisten in diesem Wagen. Wir mussten dann hinten rein. Das war so ein Wagen wie so eine Art Kastenwagen mit Sitzbänken drauf. Und dann haben wir uns während der Fahrt dann so halbwegs mit irgendwas, was wir uns gerade so schnappen konnten, wieder bekleidet. Mhm. Ja, und dann ging es auf dieses Polizeipräsidium. Mhm. Und naja, da ging dann das Verhör los. Da sprach dann auch jemand Deutsch und dann, ja, wo wir denn herkommen würden, aus welchem Hotel und so und alles aufgeschrieben. Und dann, ja, wir müssten also über Nacht bleiben. Das wäre verboten, es wäre auch mit einer Strafe zu belegen, weil es wären wohl schon sehr viele Unfälle passiert auf Ibiza oder überhaupt auf den Baleareninseln durch eben halt durch Urlauber, die dann betrunken schwimmen gegangen sind. Nacktbaden. Ja, also das Nacktbaden an sich war wahrscheinlich eher so ein, ne, aber es ging wahrscheinlich darum, dass wir also alkoholisiert waren und da die Jungs waren schon ziemlich betrunken, also das muss man schon sagen. Seid ihr denn eine Nacht in der, da in, auf dem Polizeirevier geblieben? Ja. Eine wir saßen dann da in dieser Zelle. In einer richtigen Zelle? Ja, das hast du die Erfahrung auch mal gemacht? Ja. Wie viele Leute waren in der Zelle? Wir waren zu sechst. Und was habt ihr gemacht die ganze Nacht über? Tja, wir haben teilweise, erstmal waren wir noch ziemlich angeschickert und dann war uns das auch nicht so peinlich und so unangenehm, aber es ging dann so weit, dass also am nächsten Tag aus den drei Hotels, wir waren in drei Hotels untergebracht, also wir kannten uns ja nur von der Disco her, da mussten also dann die, ja, weiß ich nicht, Geschäftsführer oder was auch immer da kommen zur Polizeiwache mit unseren Personalien, beziehungsweise erstmal kommen und dann die Personalien bringen, also Pässe und so weiter. Und dann erst, also gegen Mittag um 12, durften wir dann endlich das Polizeipräsidium wieder verlassen. Ihr durftet dann auch wieder in eure Hotels zurück? Wir durften dann wieder. Die Retainiers haben euch nicht rausgeschmissen? Nein, nein, also das hat keine Nachwirkung gehabt. Die haben dann zwar schon gesagt, also das hätten sie uns also vorher sagen können, dass sowas passiert. Das ist vielleicht auch in der Zeit. Schon eine unangenehme Situation, ne? Ja, sehr unangenehm. Vor allen Dingen, was ich ja so ganz schlimm fand, war, also wie wir da aus dem Wasser rauskamen und wirklich nicht die Möglichkeit kriegten, uns wenigstens anständig anzuziehen. Die haben uns dann die Klamotten dann so beim Einsteigen in den Wagen so zugeschnitten. Und unterwegs dann, jeder hat irgendwas angezogen, was er halt gerade so kriegte. Also das Elke. Das war schon sehr peinlich. Elke beim Nacktbaden auf Ibiza erwischt worden. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja, danke. Tschüss. Jetzt ist Tanja dran. Und Tanja ist 23 Jahre alt. Hallo, Domian? Ja, Tanja. Ja, schön, dass ich endlich mal durchkomme nach zwei Jahren. Ich bin ja ein großer Fan von dir. Du hast zwei Jahre versucht, dir anzurufen. Ja. Mann. Und zwar geht's darum, sondern ich bin nicht erwischt worden, ich habe meine Mutter erwischt. Du hast deine Mutter erwischt? Ja. Und zwar, da war ich 12 Jahre alt. Meine Eltern haben sich gerade scheiden lassen. Ja. Und ich bin ziemlich aufgeregt. Macht nichts. Und ja, meine Mutter hatte gerade einen neuen Freund. Ja. Und wir hatten eine 2,5-Zimmer-Wohnung. Und wir mussten vom Kinderzimmer aus durch das Schlafzimmer, also durch das Wohnzimmer laufen, um zur Toilette zu kommen. Und dann, jetzt habe ich Faden vor kurz verloren. Ja, du bist dann irgendwann wahrscheinlich aus deinem Kinderzimmer rausgekommen, in dieses Wohnzimmer. Genau, ich bin wach geworden, musste am Klo. Also war nachts, ne? Ja, und dann habe ich Gestöhne gehört und hatte erstmal einen Schock. Ja. Ja. Kann man verstehen. Ja, und ich musste aber so nötig und wollte auch irgendwie gucken, was da passiert. Was hast du denn gedacht? Da stöhnen Menschen im Nebenraum, was? Ich habe meine Mutter schon irgendwie gehört, das war total komisch irgendwie. Hattest du Angst gefasst? Ja, ich hatte mehr Angst und ich habe mich auch irgendwie geschämt. Zwölf Jahre warst du, ne? Ja, ich habe mich auch irgendwie geschämt. Irgendwann hast du dir ein Herz gefasst? Ja, dann habe ich die Tür aufgemacht. Und dann haben die mich beide erschreckend angeguckt. Wo befanden sie sich denn genau in dem Moment? Ja, sie hatten so eine Klappcouch und dann lagen die dann drauf. Und dann haben die beide mit dem Kopf nur hochgeguckt. Auch schön, wie im Film. Ja, und dann... Hast du das Licht denn angemacht, als du die Tür aufgemacht hast? Ja, die hatten so ein kleines Lämpchen an. Ach so, und das, ja, also dann, man konnte also richtig gucken, ne? Ja, und genau. Zu sehen. Und dann habe ich aus lauter Schock, habe ich nur zu denen gesagt, ihr seid Schweine, sowas würde ich nie machen. Siehst du? Und ja. Ich hoffe, dass du bis heute der Auffassung bist. Ja, und zwar, ich war mit 16 schwanger, Ja. Und mit 17 habe ich meinen Sohn bekommen. Und letztes Mal hat meine Mutter mich nochmal daran erinnern, was ich damals gesagt habe. Was du damals so gesagt hast, leichtfertig dahin gesagt hast. Ja, und wir haben uns darüber kaputt gedacht. Du hast gesagt, ihr seid Schweine, sowas werde ich nie machen. Ja. Und bist empört an ihnen vorbeigezogen auf die Toilette, oder wie? Ja, genau. Und dann wieder wortlos zurückgekommen irgendwann. Ja. Und dann bist du in dein kleines Kinderzimmer zurückgegangen, Tür zugemacht und die beiden haben beide... Hast du geweint? Dann habe ich geweint. Und ist die Mutti dann nochmal zu dir gekommen? Ja, nächsten Tag. Achso, aber die haben weitergemacht, die beiden? Nee, ich bin eingeschlafen irgendwann. Also ich habe nichts mehr gehört. Die werden wahrscheinlich weitergemacht haben, aber ganz still, ne? Ja, aber sie hat sich auch nicht getraut, zu mir zu kommen, denke ich mal. Und am nächsten Tag, wie war dann so die Atmosphäre zwischen euch? Ja, komisch. Ich habe mich nicht getraut, zu ihr zu gehen. Ich bin direkt morgens zur Schule gegangen und habe sie auch nicht geweckt und so. Also du hast sie fast verachtet, ne? Ja, dass genau. sie so Schweinereien macht. Ja, genau. Ich habe mich richtig geschämt auch. Dir war schon klar, dass es da um Sex geht irgendwie. Ja, genau. Ne? Und ja. Für meinen Kram. Ja. Ja. Jetzt warte ich nur noch, oder wir warten dann auf den Augenblick, wo du erwischt wirst von deinem Kind. Ja. Ja, das kann ja auch passieren bald. Ja. Liebe Tanja. Ich habe auch Angst vor. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ja. Tanja, danke für deinen Anruf. Ja, danke schön. Tschüss. Ja? Tschüss. Gert, 44 Jahre alt. Hallo Domian, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Und zwar folgendes, ich bin 1969, Entschuldigung, meine Stimme, ich bin ein bisschen heiser. Ja, mach nichts, wir verstehen dich gut. 1969 erwischt worden, als ich damals DDR verlassen wollte, illegal. Mhm. An der Grenze mit einem Kumpel. Mhm. Und zwar in Treffurt wollten wir durch die Unstrut schwimmen und haben uns im Wald versteckt gehabt und wollten beobachten, wie die laufen und so. Ja. Und auf einmal Schüsse, Licht wurde hell. Ne? Und ich dachte, Detlef, sag ich weg, hier ist was passiert. Ja. Mhm. Und es dauert nicht lange, der Zoo sei so aus dem Damm hoch. Ich habe gar nicht ganz richtig verstanden gehabt. Wolltet ihr einen Fluss durchschwimmen? Wir wollten die Unstrut, ja, durch die Unstrut wollten wir durch. Ja, ja. Und ich sagte, der Fluss weg hier, sag ich, da ist schon was nicht. Und dann, wie gesagt, dann zogen sie einen aus dem Wasser raus und legten ihn hin und dann kamen Autos an. Und dann sind wir da zurück von Treffer und sind nach Heiligenstadt rüber. Und kurz in Heiligenstadt war nochmal so ein Grenzübergang. Mhm. Und dann wollten wir es wieder versuchen. Ich war damals 14, mein Kumpel war 16. Mhm. Moment, stopp, hab ich es nicht verstanden. Die haben euch erwischt und rausgezogen. Nee, die haben einen erschossen. Die haben da im Fluss einen erschossen. Wir haben da also zurückgelegen. Wir haben es beobachtet, die 10 erschossen haben. Ach so, ach so. Wir haben es wieder zurückgemacht. Mhm. Ne? Und sind zurück nach Heiligenstadt, wir wollten in Heiligenstadt über die Grenze machen. Mhm. Das war am selben Abend nochmal, dieselbe Nacht. Mhm. Also ein Mensch war schon erschossen worden von den DDR-Grenzsoldaten. Ja, der war tot. Also jemals, das alles war, wir müssen hier weg, wir waren jetzt aufgeregt. Ich dachte, der Fluss kommt, wir machen nach Heiligenstadt rein und versuchen es in Heiligenstadt nochmal. Mhm. Ja, dann sind wir in Heiligenstadt nochmal an die Grenze und dann waren wir auch ziemlich nah dran schon. Und dann einmal wurde auch alles da hell, Stolpertraut oder was, das war, weiß ich nicht mehr. Mhm. Eben war das winkel alarmlos. Ne, und dann haben sie uns dann einmal festgehalten. Dennis hat einen Hund am Arm gehabt, der hatte da einen halben Arm zerfetzt und ich kriegte den Gewehrkolben in den Nacken. Mhm. Ja, und dann sind wir am Arsch, auf Deutsch gesagt, natürlich. Also, die Grenze haben euch erwischt. Ja. In Heiligenstadt. Ja. Ja. Ja. Und dann wurden wir reingebracht in die Kaserne und dann gab es eine dritte und nach, was ich schimpf wurde, ich kann es ja gar nicht mal alles so nachmachen. Mhm. Und nächsten Tag ging es noch eine Krippe runter und Vernehmung, Verhör und dann ist es ein bisschen abzukürzen. Ihr seid in den Knast gewandert. Ja. Wie lange? Ich habe gekriegt 3 Jahre Jugendhaftanstalt. Mhm. Humansozialistischen Strafvollzug. Mhm. Hieß das damals. Mhm. Aber so human wird er nicht gewesen sein, ne? Grauenhaft. Also, wenn man das einem hier erzählt, der hier im Strafvollzug sitzt, oder wenn man so hört, wie wenn die da drinnen sitzen, mit Fernsehen und Beigebetten und was nicht alles. Mhm. Dass es so zuging, wird heute allzu leicht vergessen, ne? Ja. Dass es so in der ehemaligen DDR zuging, wissen teilweise heute schon gar nicht mehr die ganz jungen Leute. Nee. Und die ganz jungen Leute wissen auch gar nicht mehr, dass die Menschen an der innerdeutschen Grenze abgeschlachtet worden sind, richtig, wie Vieh, ne? Richtig. Und ich kann ja manchmal nicht verstehen, wenn man so hört, dass da so Grenzer oder einfach Soldaten bestraft werden sollen. Ich kenne jemanden sehr gut, mit dem habe ich ein gutes Verhältnis gehabt. Der war da. Der hat es gehießen, wenn du nicht schießt, dann schieß ich. Und wenn du nicht schießt, gehst du in den Knast. Wenn der Befehl kam ja von oben, nicht von den kleinen Leuten. Aber ich dir noch sagen, weil du meinst, normalerweise hätte ich mit 17 wieder rauskommen müssen. Nach den 3 Jahren, ich war 14, mit 17 wieder rauskommen müssen. Ich habe mir dann nochmal 2 Jahre nachgeholt, weil ich dabei nicht mehr arbeiten wollte. Ich habe auf Arrest gesessen, in Einzelhaft. Ich habe auf einem blanken Holzbett geschlafen. Da war keine Lehne dran, nichts, Holzbett festgemacht. Es gab alle 3 Tage, jetzt hör genau zu bitte, alle 3 Tage gab es warmes Essen, einmal mittags. Es gab jeden Grüne, gibt es tausende von Zeugen davon. Jeden Früh gab es einen Becher warmen Kaffee, 50 Gramm Trockenbrot, Trockenbrot, das ist keine Lüge. Und alle drei Tage, wie gesagt, warmes Essen, dann gab es früh ein Stückchen Butter, also Margarine und ein Strich Marmelade drauf, das war alles. Und mittags gab es 100 Gramm Brot, zwei Tage lang. Also wir haben am Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, das Thema Folter. Ich bin sicher, dass wir auch einige Gesprächspartner hier in der Sendung haben werden, die aus DDR-Knästen erzählen werden, die dort gefoltert worden sind. Ja, ich habe hier dann 1985 habe ich in Erfurt und Uhrhaft gesessen. Ja, ganz kurz nur. In Erfurt und Uhrhaft gesessen, weil ich hatte Verbindungen im Westen, aber es alles nicht gestimmt hat. Da habe ich 48 Stunden in einem eiskalten Becken bis zum Bauch gestanden. Da konntest du ihn bewegen. Ja, bis zum Bauch in kaltem Wasser. Ja. Dann raus, hoch in, das war bei der Stasi, hoch in die Zelle, da musst du am Rücken liegen, auf dem Holzbüttel, durfte sie nicht drehen, die Hände auf die Decke. Wenn sie gedreht hat, haben sie den Knopf. Umdrehen. Dann muss ich, das gehört das dazu, zur ehemaligen DDR, diesen Dreckstaat. Ja. Leute, gut, dass es vorbei ist, Gerd. Ja, gut, dass es vorbei ist. Ich habe dann immer im Vorgespräch schon gesagt, wenn ich so Filme sehe aus dem Strafvollzugen in den USA, wo die Jungs da so gepeinigt werden. Geht nicht bei mir, bleib durch, ich kann das nicht sehen. Das glaube ich ja, wenn man das am eigenen Leib erfahren hat, das ist wohl verständlich. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir von Herzen alles Gute. Und ich freue mich, ich versuche schon seit zwei Jahren bei dir reinzukommen. Mensch, und heute hat es geklappt. Heute hat es geklappt, ich mach weiter so, du bist super. Dankeschön, Gerd. Tschüss. Tschüss. Alfredo, 39. Ja? Ja, hallo. Domian? Ja. Persönlich. Ich grüße dich. Ich muss das mich ein bisschen konzentrieren. Alfredo, du gehst bitte auch ganz nah an das Telefon. Ja. Ja, das rauscht uns. Ich bin aufgeregt jetzt, ne? Aber ich wollte bloß mal mein Problem darlegen. Ich wurde erwischt. Ich bin 17 Jahre ohne Fahrerlaubnis gefahren. 17 Jahre? 17 Jahre. Ohne Führerschein? Ohne Führerschein, ja. Und mich haben sie erwischt. Da habe ich aber was getrunken gehabt. Und dafür wurde ich auch bestraft. Aber ich habe das Autobus um eine Kurve gefahren, da, weil welche da hinten Randale gemacht haben. Ich wollte das Auto von meinem Haus aus sehen, von meinem Fenster aus. Und da wurde ich erwischt. So, und aber ich meine, was anderes jetzt hier. Erstmal muss ich dazu sagen, ich finde das scheiße, in Sucht zu fahren. Das ist absolut scheiße, weil man andere Kinder oder irgendwie jemanden verletzen kann. Aber ich habe nie das Geld gehabt dazu und die Möglichkeiten gehabt, durch meine Gefängnisstrafen und alles, um meine Fahrerlaubnis zu machen. Also dann, dadurch wurdest du denn erwischt und da ist alles aufgeflogen, dass du keinen Führerschein hast. Ja. Hast du eine Strafe bekommen? Ja. Wie hoch war die? Oh, das sind fast 3000 Mark gewesen. Eine 2-Jahres-Sperre habe ich reingekriegt. Wo reingekriegt? Du hast ja doch keinen Führerschein gehabt. Ja, aber bei Flensburg. 2 Jahre durfte ich keinen Führerschein machen. Ach so. So, und die 2 Jahre habe ich auch durchgehalten. Ich habe kein Auto mehr angefasst. Hab meinen Führerschein gemacht, mein Kumpel, ich muss dazu sagen, ich bin Rentner, Frührentner. Und ich habe das Geld nicht dafür gehabt, um das zu machen. Und mein Kumpel, den habe ich damals immer viel gefahren auch, der hat das bezahlt. So, und auf jeden Fall, mein Fahrschullehrer Carsten Bartsch hat dann gesagt, hier, ich habe meine Prüfung sogar bestanden. Bloß bei der DEKRA bin ich rangekommen. Jetzt muss ich einen Idiotentest noch machen, auf Deutsch gesagt. Ich weiß nicht, wie das richtig heißt da. Ne? Das ist jetzt noch ein anderes Thema. Ich möchte nochmal auf die 17 Jahre zurückkommen. Ja. Wie kam das denn überhaupt damals dazu, dass du angefangen hast, schwarz zu fahren? Wie kam das? Ich fahre so gerne Auto. Also Motoren, das ist sowieso meine Welt. Und hast du nicht die ganze... Wie alt warst du da, als du zum ersten Mal ohne Führerschein gefahren bist? 17 Jahre. 17. Und warum hast du damals keinen Führerschein gemacht? Das sind die Familienverhältnisse unter anderem gewesen und meine Entwicklung. Ich war im Kinderheim für schwer erziehbare, dann war ich laufend im Strafvollzug gewesen. Hast du in den 17 Jahren nicht ständig Angst gehabt beim Autofahren, dass du gepackt werden würdest? Damals hat mir keinen Kopf darüber gemacht. Ja. Und hast du gedacht, nach 10 Jahren hast du wahrscheinlich gedacht, ach, das geht ewig gut. Ja. Ja. Vor allen Dingen, ich bin der Meinung, einer, der ohne Fahrlos fährt, so wie ich jetzt, der muss sich an eine Regel halten. Aber ein anderer Mensch, der 18 Jahre ist oder so und seine Fahrlos gerade gemacht hat, der baut nach ein paar Monaten den ersten Unfall. Du hast das jetzt so ein bisschen hingebogen nach dem Motto, das ist ja ganz okay, wie ich es gemacht habe. Sehe ich nicht so. Ich finde auch, dass die Strafe relativ gering ist, 3000 Mark, weil wenn man keine Ausbildung hat, wenn man den Schein halt nicht in der Hand hat, ist man schon eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Wobei ich dir recht gebe, dass manch einer, der den Schein hat, eine wahrscheinlich noch größere Gefahr darstellt. Also jetzt hast du den Schein, obwohl es da Komplikationen gibt, Stichwort Idiotentest, oder hast du noch nicht, ne? Nein, habe ich noch nicht. Genau. Ich fasse auch kein Auto jetzt mehr an, erst wenn ich den Idiotentest mache. Bloß ich bin Rentner und ich habe zu wenig Geld. Ich muss 889 Mark bezahlen für den Idiotentest. So teuer ist der? Ja, ja. Ich habe ihn noch gar nicht gemacht. Na, Gott sei Dank. Ich wünsche dir für den Idiotentest viel Glück. Ne? Und dass du das Geld zusammenkriegst, wenn du so Spaß hast am Autofahren. Ich meine, ein guter Autofahrer. Ich fahr zu gerne Auto. Macht dir richtig Spaß, Welt. Ne? Ja. Und vor allen Dingen kann ich zu meiner Rente dann auch Geld zuverdienen, ne? Ja. Das wäre das Schöne. Lieber Alfredo. Ja. Toi, toi, toi. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Und Melanie, 27. Ja, hallo, Namen, Domian. Guten Abend. Ich habe noch eine kleine lustige Geschichte, glaube ich. Und zwar habe ich mal meinem Chef mit einem Pornoheft auf den Knien erwischt. Und das war oberpeinlich. Und ich arbeite in einem Labor. Und das ist also meist ziemlich hektisch. Es läuft also nicht so, dass man irgendwie ins Büro geht und vorher anklopft, sondern wer irgendwas will, stürmt rein, sagt, was er will und sieht zu, dass er wieder schnell an seine Arbeit kommt. Und er hat alleine ein Büro? Ja, natürlich, ja. Und ich hatte also auch eine etwas gehobene Position und bin also wirklich dementsprechend forsch in das Büro marschiert und hatte also eine Arbeit in der Hand und bin dann nur rein und habe gesagt, hör mal, ich habe mal eben eine Frage so und so und so und so. Und ich gucke hoch und denke, warum guckt er dich so komisch an? Der saß da also seine Augen so groß wie Untertassen. Und ich habe das überhaupt nicht realisiert und habe also immer weiter gequatscht und die Situation wurde für ihn immer peinlicher. Mhm. Und ja, dann kam so der Moment des Erkennens und mein Blick schweifte also runter und er versuchte also noch so gerade eben dieses Heft unter den Drucker zu schieben. Du hast dieses Heft als Pornoheft gleich identifiziert? Ja, klar, in dem Moment, also die Situation war wirklich die, ich dachte, warum guckt er mich so an? Und man sucht dann natürlich auch sofort den Grund und ich sah also noch so, naja, so eindeutige Bilder, sage ich mal. War es denn nur das Pornoheft oder war die Hose auch auf? Die Hose war auf. Die Hose war auch auf. Konntest du da auch etwas erkennen? Ja, nein, konnte ich nicht, weil die Situation, das ging so schnell alles und ich habe also nur überlegt, was machst du jetzt? Ja, er wahrscheinlich auch, ne? Und dann hat er irgendwann dieses Pornoheftchen da unter dem Schreibtisch verschwinden lassen. Nein, er hat versucht, es unter den Drucker zu schieben. und der auf seinem Tisch stand. Und in dem Moment habe ich natürlich gesehen, dass seine Hose auf war, sonst hätte ich das gar nicht gesehen. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, ich tue einfach so, als ob ich nichts gesehen habe. Kluge Entscheidung. Und habe dann also einfach weitererzählt. Ja. Und irgendwann konnte ich das aber nicht mehr aushalten, weil ich die Situation also als so komisch empfand. Ich habe dann gesagt, aber ich komme gleich nochmal wieder, habe also nur die Arbeit dahingestellt, auch bin richtig. Raus, ja. Habe im Flur gestanden und habe gelacht, bis mir die Tränen kamen. Und meine Kollegen haben mich angeguckt und haben sich wahrscheinlich gefragt, ob ich noch alles... Hast du das irgendjemandem erzählt in der Kollegenschaft? Nee, nicht so ausführlich. Ich muss sagen, ich bin also sehr loyal meinen Vorgesetzten gegenüber. Ja, aber so ein bisschen hast du es doch angedeutet, wie ich dich kenne. Ich habe es angedeutet. Ja, ja, ja. Und hat der Chef dich irgendwann noch darauf angesprochen? Nein, der hat es total totgeschwiegen. Aber wie dumm er auch ist, ne? Wie kann er dann in so ein Büro, wo das gang und gäbe ist, dass die Leute einfach so reinkommen, da sich einen runterholen? Das ist ja, ich meine, das weiß ich nicht, ob er das getan hat. Naja gut, aber er war fast aber dabei. Denke, ne? Er hatte diese Absicht, aber... Wie alt war denn der Chef da? Der war knapp unter 40. Knapp unter 40, ja. Ende 30. Die Männer so knapp unter 40. Ah, vielleicht war es der besondere Kick, ich weiß nicht, aber es war auf jeden Fall komisch. Ja, das kann auch sein, ne? Dass das auch so eine Erregung ist. Es könnte ja vielleicht jemand reinkommen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall war es komisch. Ich denke, für mich mehr als für ihn. Melanie, danke, dass du angerufen hast. Eine nette Geschichte. Tschüss. Mach's gut, tschüss. So, meine Lieben, das war unsere Sendung Erwischt und Ertappt. Ich habe gar keine schöne Geschichte zu erzählen zu diesem Thema. Ich habe so vor der Sendung nachgedacht, wo bist du mal erwischt und ertappt worden? Ich glaube, ich habe das alles immer sehr geschickt eingefädelt und man hat mich eben nie erwischt und ertappt. In der Technik, Markus Liebetanz, morgen offene Talkradio-Sendung, Talkradio-Show, 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen. Gute Nacht, bye bye.